Traum. Die Menschen liebten seine Späße. Als Professor Braun mit seiner schrägen Polonaise. Er hatte Ruhm und Geld und alle liebten sein Gekicher. In einem Zirkuszelt fühlte er sich narrensicher. Doch wenn die Maske fiel, wurde er ganz klein und grässlich. Denn hinter seiner Clownerie war dieser Mann gemein und hässlich. Er war Professor Braun und Braun, das war sein ganzes Denken. Er war ein Nazi-Clown und wollte sich einst dem Führer schenken. In Sachsenhausen einst nannte er sich schlicht Abdecker. Im nackten Lichterschein trat er auf als der Vollstrecker. Die Menschen liebten seine Späße. Als Professor Braun mit seiner schrägen Polonaise. Er hatte Ruhm und Geld und alle liebten sein Gekicher. In einem Zirkuszelt fühlte er sich narrensicher. Thank you.